Ich habe ein Interview, ich habe ein Rendezvous mit dir, Anton. Ich habe ein Interview, ich habe ein Rendezvous mit dir, Anton. Anton, strahle mich und tanz mit mir und spalte mich, Anton. Anton, der Drohne, Anton, der Drohne. Atom.